Seht ihr jetzt gerade nicht? Ah, Push to Talk ist sogar an. Wunderbar. Connected. Hallo. Hallo. So, jetzt nochmal Valentin. Ich konnte den Satz gerade nicht hören, weil mein Telefon geklingelt hat. Also meine Frage war jetzt einfach nur, ob das normal ist, weil du meintest ja, weil MNJ nicht da war, ob es normal wäre, dass irgendein Leiter da wäre, falls doch mal jemand eingeladen würde, der Kacke labert, dass der dann sofort gekickt werden kann. Sollt ihr euch dann ganz heftig bemerkbar machen, das habt ihr auch getan. Und wir haben in der letzten Zeit auch nur deswegen, weil dieser Stress war, der ja immer noch von Klimperkutte und Co. gemacht wird, weil wir waren ja am Mittwoch im LFR und während wir im LFR waren, das ist eigentlich dieser Swifty hier. Swifty? Und jetzt noch dich nicht aus dem Server. Weil ansonsten vergesse ich mich und dann tue ich alles, was ich kann. Neuer Versuch. Wir gehen jetzt nochmal rein. Es müsste eigentlich klappen. Aber jetzt reden wir. Also, let's go. Ausgeben. Das Dumme ist, ich weiß sogar, wer es gewesen ist. Na, guck mal, ist der Nächste. Richtig, es ist wieder der schwule Maxim. You were banned from the server. Mission failed. We'll come next time. Das ist gemein. Der schwule Maxe. Erstens Max, nicht E. Außerdem nicht schwul, sondern bisexuell. Das ist ein riesen Unterschied, mein Junge. Oh, jetzt muss ich das nochmal von vorne machen. Ah, okay, das können auch alle sehen, wie man ein Teamspeak 3-Bahn umgehen kann. Man kann es zwar auch googeln und direkt ein Video finden, aber für alle, die Albira auf Keks gehen wollen, auf dem TS. Ey, das ist nicht nett. Ich wollte gerade klarstellen, dass ich nicht schwul, sondern bi bin. Das ist gemein hier. You were banned from the server. Ach komm, ey. Bei Galahad bist du doch auch rausgerastet. Verzeig mich doch an wegen Hausfriedensbruch. Oh Mann, ich wollte ein schönes Video machen. Na gut, das lade ich trotzdem hoch. Ist mir scheißegal. Ach, schade.